Es ist 19 Uhr. Guten Abend, liebe Hörer. Radio DDR sendet die Tagesübersicht der Nachrichtenredaktion. Der Minister für Auswärtige Angelegenheiten der Deutschen Demokratischen Republik, Otto Winzer, hat an den Präsidenten des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in New York folgendes Schreiben gerichtet. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat unzulässigerweise die Erörterung der zum Schutz des sozialistischen Aufbaus und zur Wahrung der nationalen Unabhängigkeit und Souveränität der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik getroffenen Maßnahmen sozialistischer Staaten auf die Tagesordnung gesetzt. Die Regierung der DDR unterstreicht mit allem Nachdruck, dass der Schutz und die Festigung des Sozialismus in der GSSR der Sache des Friedens und der Sicherheit in Europa dienen. Aus diesen Gründen muss die Regierung der DDR darauf bestehen, durch einen bevollmächtigten Vertreter an der Behandlung dieser Fragen teilzunehmen. Der bevollmächtigte Vertreter der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik kann jederzeit die Reise antreten. Ich bitte um Ihre umgehende Antwort. Über die Ankunft des Präsidenten der Tschechoslowakei, Ludwig Svoboda, in Moskau wurde heute ein offizielles Kommuniqué veröffentlicht. Darin heißt es: Am 23. August ist der Präsident der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, Ludwig Svoboda, zu einem offiziellen Freundschaftsbesuch in Moskau eingetroffen, um Fragen von beiderseitigem Interesse zu erörtern. Mit dem Präsidenten der GSSR sind in der Sowjetunion eingetroffen der Minister für nationale Verteidigung, Generaloberst Martin Djur, das Mitglied des Präsidiums des ZK der KPC, der erste Sekretär der KP der Slowakei, Vasil Bilak, das Mitglied des Präsidiums des ZK der KPC, der erste Sekretär des Mittelböhmischen Bezirkskomitees der KPC, Jan Piller, der Justizminister und Vorsitzende der Tschechoslowakischen Sozialistischen Partei, Dr. Bohuslav Kučera, der Sekretär des ZK der KPC, Alois Jindra, und der stellvertretende Vorsitzende der Regierung der GSSR, Mitglied des ZK der KPC, Dr. Gustav Husak. Auf dem mit den Staatsflaggen der Sowjetunion und der GSSR geschmückten Flugplatz wurden die tschechoslowakischen Genossen vom Generalsekretär des ZK der KPDSU, Leonid Brezhnev, den Mitgliedern des Politbüros des ZK der KPDSU, Gennady Voronov, Alexei Kosygin, Andrei Kirilenko, Nikolai Podgorny, Dmitri Polyansky, Michail Suslov, Alexander Scheliepin, vom Verteidigungsminister der UdSSR, Andrei Gretschko, und von Außenminister Andrei Gromyko begrüßt. Zur Begrüßung des Präsidenten der GSSR war eine Ehrenkompanie angetreten. Es wurden die Staatshymnen der Sowjetunion und der GSSR intoniert. Der tschechoslowakischen Abordnung wurde von zahlreichen Vertretern der Moskau-Werktätigen ein herzlicher Empfang bereitet. Vom Flugplatz begab sich Ludwig Svoboda zu seiner Residenz im Kreml. Auf der Fahrt dorthin wurden die hohen Gäste aus der befreundeten sozialistischen Tschechoslowakei von den Moskauern herzlich begrüßt. Die Regierungen der Volksrepublik Bulgarien, der Ungarischen Volksrepublik, der Deutschen Demokratischen Republik, der Volksrepublik Polen und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken haben an die Bürger der GSSR einen Aufruf gerichtet. Darin heißt es: Dem Hilferuf Folge leistend, mit dem sich dem Sozialismus treue führende Partei und Staatsfunktionäre der Tschechoslowakei an uns wandten, haben wir unsere Streitkräfte angewiesen, der Arbeiterklasse und dem ganzen tschechoslowakischen Volk die erforderliche Unterstützung zur Verteidigung seiner sozialistischen Errungenschaften zu gewähren, die von den immer nachdrücklicher betriebenen Anschlägen der inneren und der internationalen Reaktion bedroht werden. Die Truppen der verbündeten Bruderländer sind zu euch gekommen, damit niemand die GSSR daran hindern kann, auf dem lichten Wege des Sozialismus voranzuschreiten. Wir sind überzeugt, dass die Einheit und Geschlossenheit der Brudervölker der sozialistischen Gemeinschaft über die Umtriebe der Feinde triumphieren wird. Berichten unseres Prager Korrespondenten zufolge verhält sich die Bevölkerung der GSSR-Hauptstadt überwiegend besonnen und ruhig. Vielfach verhinderte sie selbst das Anbringen von antisozialistischen Losungen. Die konterrevolutionären Kräfte dagegen gehen immer mehr zu offenen Morddrohungen gegenüber Mitgliedern des Parteipräsidiums und anderen leitenden Funktionären der KPC über. Sie verbreiten ihre provokatorischen Meldungen über illegale Rundfunksender und stellen in vorher eingerichteten Geheimdruckereien antisozialistische Flugblätter her. Die verantwortlichen Stellen in Prag sind verpflichtet worden, für einen geregelten Ablauf des Verkehrs, Öffnen der Geschäfte und weitere Maßnahmen zur Normalisierung des Lebens Sorge zu tragen. Wie DDR-Botschafter Peter Florin unserem Berichterstatter mitteilte, sind alle gegenwärtig in der GSSR befindlichen DDR-Touristen wohlauf. Sie erhalten seitens der Botschaft jede Unterstützung. Die Maßnahmen zur Sicherung der sozialistischen Errungenschaften der GSSR finden bei allen Menschen, denen die Erhaltung des Friedens am Herzen liegt, volle Unterstützung. In tausenden Stellungnahmen wird hervorgehoben, dass die Hilfeleistung für die dem Sozialismus treu ergebenen Kräfte in der GSSR eine echte Verwirklichung der Prinzipien des Marxismus-Leninismus ist und den Frieden schützt. Ihre Solidarität mit den tschechoslowakischen Klassengenossen bekräftigten die Mitglieder des bulgarischen Schriftstellerverbandes, das Organ der Kommunistischen Partei der USA, Daily World, das Zentralkomitee der Volkspartei des Iran, der Generalsekretär des ZK der Kommunistischen Partei Chiles, Luis Corvalan, das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Argentiniens und das Mitglied des ZK der Kommunistischen Partei Venezuelas, Eduardo Mercado. Bürger aller Bevölkerungsschichten der DDR danken den verbündeten Staaten für ihre historische Tat. Das Sekretariat des Zentralvorstandes der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft und der Zentralvorstand der Gesellschaft für Sport und Technik verweisen darauf, dass die wütende antikommunistische Verleumdungskampagne der Bonner Hetzzentralen gegen die Hilfsmaßnahmen der fünf Bruderländer für die GSSR zeigt, dass der Schlag gegen die Konterrevolution und ihre Drahtzieher gesessen hat. Rund 400 Betonbauer, Meister, Ingenieure und Angestellte des Wohnungsbaukombinates Berlin versicherten in einem Brief an das ZK der SED: Wir bekräftigen unsere Solidarität mit den tschechoslowakischen Klassengenossen, indem wir alles tun, den Frieden zu erhalten und hohe Leistungen für die weitere Stärkung unserer Republik zu vollbringen. 200 Tonnen Messegut sind bisher aus dem In- und Ausland in Leipzig eingetroffen. Darunter befinden sich die ersten Exponate für die Herbstmesse aus Übersee.